Kundgabe 4447. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.10.1948. Ruf Gottes wie ein gesprochenes Wort. Ihr werdet meinen Ruf hören wie ein gesprochenes Wort, und dann wird jeder Zweifel fallen, jede Schwäche überwunden sein. Jede Unentschlossenheit wird von euch weichen. Dann werdet ihr mir gern und freudig dienen und mir treue Arbeiter sein auf Erden. Die Wege, die ihr gehen sollt, werde ich selbst euch führen. Es wird alles an euch herantreten, so dass ihr nur zu handeln brauchet, wie es euch von innen drängt. Und jede Gegenbedenken werden schwinden, weil in euch noch mein Wort nachtönet, weil ihr über dieses tönende Wort voller Seligkeit und Bereitwilligkeit seid und nun ganz im Dienst für mich und mein Reich aufgeht. Dann aber wisset ihr auch, dass die Stunde gekommen ist, wo eure Mission beginnt, und dass große Anforderungen gestellt werden an euch, weil die Not einsetzet, weil sich dann erfüllet, was ich vorausgesagt habe, durch Wort und Schrift. Ich selbst melde mich nun allen Menschen vernehmbar. Ich spreche durch die Elemente der Natur zu ihnen, weil sie mich sonst nicht anhören wollen und die Zeit des Endes eine große Erschütterung des Denkens der Menschen gebietet. Und dann setze ich auf euch die Hoffnung, dass ihr mir auf Erden feste Stützen seid, dass ihr eure Mission ernst nehmet und mir helfet an der Errettung zahlloser irrender Seelen. Ihr könnt es, und ich verlange nichts Unerfüllbares von euch, denn ich selbst bin jederzeit mit euch und gebe euch Kraft, so dass ihr gewissermaßen nur das auszuführen braucht, was ich euch gedanklich auftrage, und ihr euch immer nur meiner Kraft zu bedienen brauchet, dass ich selbst also wirke durch euch, die ihr euch gänzlich meinem Willen unterstellt, durch bewusste Hingabe an mich. Die Not um euch wird euch treiben zu eifriger Betätigung. Überall werdet ihr versorgte, ängstliche Menschen finden, die euch dankbar sind für tröstenden Zuspruch, für aufklärende Worte, die ihnen Hoffnung geben auf Hilfe von oben, die ihren schwachen Glauben aufleben lassen oder auch gänzlich Ungläubige nachdenklich machen. Euer überzeugtes Reden wird ihnen wohltun. Sie werden sich an euch halten, so dass ihr also ihnen kräftige Stützen sein könnet in der schweren Zeit, die ihr alle noch durchleben müsset. Doch ich lege euch allen nur die Last auf, die ihr zu tragen fähig seid, mit meiner Hilfe. Nehmet ihr meine Hilfe nicht in Anspruch, dann wird sie zu schwer auf euch lasten, so ihr euch nicht dem Satan verschreibet, der euch wohl auch helfen wird, doch dann ist eure Seele für ewig verloren. Wer an mich glaubt und mich vertrauensvoll bittet um Hilfe, der wird nicht vergeblich zu mir rufen. Und er wird ohne Schaden an seiner Seele zu nehmen, die Zeit überstehen bis zum Ende. Tut ihnen dies kund, ihr meine Diener auf Erden, dass ein jeder sein Schicksal selbst in der Hand hält, dass es für jeden Menschen Hilfsmöglichkeit gibt, so er sie nur ergreifen will, dass ich für einen jeden bereit bin und ihm das schwerste Kreuz tragen helfe. Doch er selbst muss zu mir kommen und mich um Hilfe angehen. Dann wird er sichtlich betreut werden und jede Not wird für ihn erträglich sein. Amen.